Und wenn es dem Feinde bisher nicht glückte, die Abwehr zu brechen, nun sollte der Angriff aus ihn selber treffen. Man fürchtete ihn und bangte um den Sieg. In London und Paris jagte eine Beratung die andere. Selbst die feindliche Propaganda tat sich schon schwer. Es war nicht mehr so leicht, die Aussichtslosigkeit des deutschen Sieges nachzuweisen. Das Gleiche galt an den Fronten, an denen dösiges Schweigen herrschte, auch für die alliierten Truppen selber. Den Herrschaften war die Frechheit plötzlich vergangen. Auch ihnen begann langsam ein unheimliches Licht aufzugehen. Ihre innere Stellung zum deutschen Soldaten hatte sich jetzt geändert. Bisher mochte er ihnen als ein ja doch zur Niederlage bestimmter Narr gelten, nun aber stand vor ihnen der Vernichter des russischen Verbündeten. Die aus der Not geborene Beschränkung der deutschen Offensive auf den Osten erschien nunmehr als geniale Taktik. 3 Jahre waren diese Deutschen gegen Russland angerannt, anfangs scheinbar ohne auch nur den geringsten Erfolg. Man lachte fast über dieses zwecklose Beginnen, denn endlich musste ja doch der russische Riese in der Überzahl seiner Menschen Sieger bleiben. Deutschland aber an Verblutung niederbrechen. Die Wirklichkeit schien dieses Hoffen zu bestätigen.